zu dieser Buchmesse ist auch ein neues Buch des ungarischen Autors Laszlo Krasznahorkai erschienen mit dem Titel Die Welt voran im Fischer Verlag. Und Krasznahorkai mag euch vielleicht bekannt sein, der ist der Romanautor, der quasi die Romanvorlagen zu den Filmen des ungarischen Regisseurs Béla Tarr geschrieben hat. Bekannt ist vielleicht der Film Satan Tango, der ist 8 Stunden lang oder über 8 Stunden lang, und ja, ein bisschen bewegen sich diese Filme in so einem Kosmos, vielleicht wie Tarkowski oder so, sehr langsam, beschaulich. Und die Romane von Krasznahorkai haben auf jeden Fall ähnliche surreale Qualitäten. Bei diesem neuen Werk, das ist eigentlich kein Roman, es ist eine Sammlung von kurzen Erzählungen, die einen angenehmen minimalistisches Gefühl vermitteln. Also es ist ein bisschen wie bei Kafka. Oft wird man auch an Wittgenstein erinnert oder an Beckett. Also es sind Erzählungen, die sich so ein bisschen versperren oder verweigern. Und das hat mir auf jeden Fall auch sehr gefallen. Also zu dieser Buchmesse, da sind mir viele Romane jetzt begegnet. Zum Beispiel von Gewinner des Buchpreises zur europäischen Verständigung, Mircea Cărturescu. Das sind sehr verschnörkelte, lyrische Werke, und dieses neue Buch von Laszlo Krasznahorkai, ist doch irgendwie einer anderen Welt angehörig, also wo die Autoren sich so dieser Erzählung auch ein bisschen verweigern. Ja, das Buch ist auch voller Bezüge zum bisherigen Werk von Krasznahorkai oder möglicherweise sogar zu den Filmen von Béla Tarr. Und ein bisschen erinnert es auch an die Erzählungen oder an die Bücher von Alexander Kluge. Also es hat auch ein bisschen was Filmisches. Ich lese euch kurz was vor aus einer Erzählung namens El Último Lobo, die möglicherweise in Berlin spielt, und darin wird Sternburg getrunken. El Último Lobo. Gerade lachte er, aber befreit, wie sein Lachen sein sollte, war es nicht. Er war zu sehr mit dem Gedanken beschäftigt, ob es überhaupt einen Unterschied gab zwischen der Last der Vergeblichkeit und der Verachtung und worauf sich das Ganze bezog, denn er war der Meinung, dass es sich unabänderlich auf alles bezog, das aus allem und überall her strahlte, wenn aber auf alles und überall her, dann war ziemlich schwer zu sagen, worauf eigentlich und woher. Auf jeden Fall kam das Lachen nicht von Herzen, denn Vergeblichkeit und Verachtung lasteten auf seinen Tagen. Er machte nichts, absolut nichts. Er trieb sich hier und da herum, saß stundenlang im Sparschwein vor der ersten Flasche Sternburg, und um ihn war alles voller Vergeblichkeit. Dazu die Verachtung. Manchmal ließ das nach, manchmal vergaß er es und starrte nur vollkommen stumpfsinnig vor sich hin, starrte minutenlang auf einen Riss oder einen Fleck auf den Dielen der Bar. Nichts war einfacher, nach dem Aufwachen sofort hinunter zur Ecke und da anfangen und da auch aufhören. Nicht, dass er sich hätte volllaufen lassen, dazu hatte er auch gar nicht das Geld, und überhaupt, er aus Gewohnheit, und da er irgendwann einmal das Billigste gewählt und gesagt hatte, ein Sternburg bitte, im Original wird das übrigens deutsch geschrieben, brachte man ihm immer das, wenn man ihn sah, er musste nichts sagen. Er betrat das Sparschwein und schon stand das Sternburg auf seinem Tisch. Er trank es natürlich nicht wirklich, nippte nur ab und zu daran, um bleiben zu können. Und normalerweise blieb er auch 2-3 Stunden, aber selbst dann stand er nur deshalb vom Tisch auf, um auf den schmutzigen Gehwegen der Hauptstraße eine Runde zu drehen, zur Göben, dann weiter am Kleistpark vorbei, zum Kaiser-Wilhelm-Platz, dort beim Fischhändler und beim Humana Secondhand hinüber auf die andere Seite und schon wieder zurück. Der Gehweg war entsetzlich schmutzig, ständig spuckten alle aus, egal ob jung oder alt, alle spuckten ständig aus, wenn er lief oder irgendwo stand, sie spuckten selbst dann aus, wenn sie eine Schaufensterauslage betrachteten oder auf den Bus warteten, und vielleicht klebte deshalb und davon alles, wenn er lief, hier konnte man nicht spazieren gehen, denn man hatte sofort das Gefühl, kleben zu bleiben, hier brauchte man eine bestimmte Geschwindigkeit, einen flotten Laufschritt, wie er es nannte, um nichts zu spüren, noch dazu glänzte in den Hauseingängen die über Nacht festgefrorene Kotze, und auch die Wände waren schmutzig, sogar die kurdischen Graffiti hatte die Zeit abgewaschen. Kurzum, die Hauptstraße, das war der Anfang und das war auch das Ende. Gerade lachte er, aber er las ihn kein zweites Mal, rührte den Brief, zumindest eine Weile, überhaupt nicht mehr an. Was für ein Blödsinn, sagte er zu dem Ungarn hinter dem Tresen. Der aber ihn sah ihn nur an, zog fragend die Augenbrauen hoch. Er hörte nicht, was man ihm sagte, so laut ließ er die Musik heulen.